Erster Tag, Morgengrauen. Dieser erste Tag ist das Ende, der Anfang und das Ende aller sagbaren Dinge. Dieser erste Tag ist entweder der Führer oder der Zerstörer aller sagbaren Dinge. Die eigene Weltanschauung, sich selbst verwunden und erhängen, um es dem zukünftigen Selbst zu opfern. Dies tut der Philosoph. Wer aus der Quelle der Erkenntnis trinken will, der darf nicht nur nach außen schauen. Wer die Wahrheit erringen will, der muss sich in einer seelischen Verfassung befinden, welche die Wahrheit erträgt. Wer die Wahrheit erringen will, der muss sich in einer Verfassung befinden, welche die Wahrheit als solche erkennen kann. Wer die Wahrheit erringen will, der darf nicht davonlaufen, wenn sie Besitz von ihm ergreift. Es bedarf eines festen Standes, um in den Sturm zu treten. Lesen muss man, wenn man das Geschriebene verstehen will. Es reicht nicht aus, sich die Buchstaben anzuschauen. Lesen ist einerseits der Versuch, die Bedeutung der Symbole nachzuvollziehen und andererseits das Unterfangen, sich über das Geschriebene Gedanken zu machen. Ein Satz hat mehr Metaphern als Wörter. Sonnenaufgang. Der Philosoph ist gekennzeichnet durch zwei Dinge. Erstens die theoretische Erkenntnis. Zweitens die kompromisslose praktische Umsetzung dieser Erkenntnis. Der Philosoph liebt die Wahrheit so sehr, dass er ihr auch dann Treue schwört, wenn er erwartet, sie niemals zu gewinnen. Der Philosoph fragt nach der Erklärungsleistung einer Aussage, nicht danach, wie viel weltanschaulichen Komfort sie bietet. Der Philosoph setzt Theorien, Thesen und Begründungen gegeneinander und schaut, was passiert. Philosophie ist ein Spiel. Sachliche Einwände sind stets willkommen. Man diskutiere, um sich der Wahrheit anzunähern. Abwägen, beidseitig argumentieren und anschließend für eine Position entscheiden, nicht umgekehrt. Philosophen besuchen viele Seen und bewandern viele Welten. Sie sind keine Heimsker. Geradewegs das Unbezweifelste ziehe man in Zweifel. Vormittag. Was kennzeichnet philosophische Überzeugungskraft? Empirische oder phänomenale Adäquatheit, Prämissenökonomizität, explanatorischer Wert und der Vergleich mit anderen Konzeptionen. Angemessene Zerstörung ist besser als korruptes Bauwerk. Sinnlos nennt der Voreilige jene Dinge, in denen er zunächst keinen Sinn zu erkennen vermag. Unlogisch nennen die Einfältigen jenes, was sie nicht verstehen. Man muss sich auf eine Position einlassen und viele Vorurteile, Vorannahmen ablegen und gleichermaßen viele Vorurteile, Vorannahmen neu annehmen, um jene Position nachvollziehen zu können. Um nachvollziehen zu können, bedarf es intellektueller Empathie. Wer nachvollziehen will, der achte in erster Linie nicht auf die konkreten Buchstabenreihen, sondern darauf, wie diese verwendet werden. Wer verstehen will, muss zunächst aufhören zu werten. Wer die Prämissen und Argumente des Gegners nicht kennt, der fechtet gegen einen Strohmann. Je größer das Wissen und die Weisheit, desto größer die Bescheidenheit. Seine Anmaßung gab der Weise Mimir als Pfand. Der Weise ist sich im Klaren darüber, wann und wo er nicht weiß. Skepsis ist die beste Weggefährtin des Philosophen. Wer simplifiziert spricht, der denkt zumeist auch simplifiziert. Der Philosoph denkt und spricht mit sich so genau wie möglich. Spricht der Philosoph undeutlich, ist dies zumeist beabsichtigt. Mittag. Nichts ist letztbegründbar. Die Aussage, dass nichts letztbegründbar ist, ist nur dann ein performativer Widerspruch, wenn der Anspruch der Letztbegründbarkeit gestellt wird. Die Vergegenwärtigung letztendlicher epistemischer Unentscheidbarkeit impliziert letztendliche Zurückhaltung. Alles davor ist ein Spiel. Die Diaphonie der Annahmen, Thesen und Argumente löst sich zu einem gewissen Teil auf, sobald Maßstäbe und Prämissen, Vorannahmen und Vorurteile, dem Spiel beitreten. Warum, warum, warum? Was meinst du mit diesem Wort? Was meinst du mit wahr? Was meinst du mit falsch? Was bedeutet jenes? Schließlich ist es eine Voraussetzung für solches. Philosophie. Ad definitionem infinitum. Die Philosophie führt sich selbst ad absurdum und gegebenenfalls wieder zurück. Jede Aussage, jede These, jedes Argument, jeder Einwand, jedes Problem und jede Lösung beruhen auf endlos vielen unbegründeten Vorannahmen. Das Denken fußt nicht auf sich selbst, sondern schwebt in der Luft. Oder man könnte sagen, es liegt nicht im eigenen Grund. Jeder Betrachter trägt einen Helm, dessen Visier er nicht kennt. Möchte er jenes Visier untersuchen, tut er dies wiederum notgedrungen durch das Visier. Man hinterfrage mindestens die Hälfte von dem, was man selbst in Erfahrung bringt, und alles von dem, was einem erzählt wird. Der Weise ist kein protektiver Wirt von fremdem Hörensagen. Was ist Wissen? Wissen ist ein Wort mit 6 Buchstaben. Was ist Existenz? Existenz ist ein Wort mit 8 Buchstaben. Was ist Denken? Denken ist ein Wort mit 6 Buchstaben. Was ist Identität? Identität ist ein Wort mit 9 Buchstaben. Was ist ein Beweis? Beweis ist ein Wort mit 6 Buchstaben. Was ist Normativität? Normativität ist ein Wort mit 12 Buchstaben. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ein Wort mit 13 Buchstaben. Was ist Recht? Recht ist ein Wort mit 5 Buchstaben. Was ist Freiheit? Freiheit ist ein Wort mit 8 Buchstaben. Was ist Ist? Ist ist ein Wort mit 3 Buchstaben. Ist Wissen A oder ist Wissen B? Tatsächlich verschiedene Begriffe, verschiedene semantische Funktionen, dieselbe Buchstabenreihe. In der Praxis ein weltanschauliches Gezanke um den Hegemonieanspruch bezüglich der Verwendung eines Wortes. Moralisierende Redewendungen werden, bisweilen beliebig, als Schwert und als Schild verwendet. Jede Moralvorstellung schwebt über einem schwarzen Abgrund, getragen durch ein unberechenbares Seil. Der menschliche Waltungswille. Gerechtigkeit ist ein Wort für »Es ist mein Wille, dass jenes geschehe«. Moralisches Gesetz ist eine Bezeichnung für »Ich präferiere, also sollst du« nicht. Eine Moralphilosophie, die alles verallgemeinert, ist realitätsfern. Im Leben gibt es keine solchen Verallgemeinerungen. Und sie wären von vornherein nicht wünschenswert. Der Geier stiehlt dem Jaguar die Mahlzeit und fliegt ungeschoren davon. Der Bär tötet sämtliche Jungen seines Rivalen. Jene Person erfährt keine Anerkennung, obgleich ihrer Leistung. Der Geier ist satt, der Jaguar ist hungrig. Ein anderer Bär wird die Bären neu begatten und seine Gene weitergeben. Die Person erfährt keine Anerkennung, obgleich ihrer Leistung. Diese tatsächlichen Sachverhalte ändern sich nicht, ungeachtet dessen, wie sie weltanschaulich konnotiert werden. Die Geierjungen werden gefüttert und überleben. Die Gene des anderen Bären sichern das Überleben der Spezies. Die Person lernt, sich nicht von der Anerkennung Fremder abhängig zu machen. Wer voreilig wertet, verzerrt häufig seine Sicht auf die Dinge. Jede durchsetzungsfähige Ethik lockt mit mindestens einem egozentrischen Moment, sei es das Versprechen der Glückseligkeit, Lust, Genugtuung, psychischen Gelassenheit, sozialen Achtung, kosmologischen Gunst oder postmortalen Belohnung. Ethik ist letztendlich eine Form zweckinstrumenteller Pragmatik. Die Wörter gut, schlecht, wahr, falsch, existent, nicht existent, schön, hässlich oder ähnliche sind präferentielle Bewertungen, Letztendlich nicht mehr und nicht weniger als Geschmacksurteile. Um Geschmacksurteile dreht sich anscheinend das gesamte menschliche Bewusstsein. Der Leser hat lediglich Zugriff auf seine eigene Kognition. Was der Texterschaffer meint, ist letztendlich irrelevant. Möge dies gut geheißen oder schlecht geheißen werden, möge dies zu umgehen versucht oder nicht zu umgehen versucht werden. Lesen ist ein Selbstgespräch, das gegebenenfalls als ein Zuhören scheint. Vollständig verstanden zu werden bedeutet, seinesgleichen zu finden. Jemand mit derselben Veranlagung, demselben Innenleben und letztendlich demselben Bewusstsein. Das Ununterscheidbare ist jedoch dasselbe. Man kann nur von sich selbst tatsächlich verstanden werden. Alle Außenstehenden spekulieren lediglich, was in einer Person vorgeht. Empathie ist die Projizierung der eigenen Gefühlsempfindung in das Gegenüber. Tatsächliche Empathie, tatsächliches Mitfühlen, ist eine bemerkenswert effektive Illusion. Nachmittag. Glück und Unglück kleben nicht an den Dingen oder Phänomenen. Glück und Unglück werden produziert. Ist die Maschinerie beschädigt und muss gewartet werden, ist auch der beste Rohstoff zu nichts zunutze. Glückselig sind jene, die, aus welchen Gründen auch immer, tiefgründig von der Gutheit, Angemessenheit ihres Handelns oder ihrer Lebensführung überzeugt sind. Der nach Glück Suchende setzt implizit voraus, dass er in seinem jetzigen Zustand nicht glücklich ist oder sein kann. Er setzt implizit inhaltsleere Voraussetzungen, denn er setzt lediglich, dass das Glück nicht anwesend ist. Er weiß nicht, welche Umstände das Glück herbeibeschwören würden. Das Unternehmen des Suchens wird zu einer Ursache der Unglückseligkeit. Je mehr der Suchende die Glückseligkeit glorifiziert, desto verzweifelter wird zumeist seine Suche danach. Seine Verzweiflung, sein Drang nach Glückseligkeit, entstanden aus einem empfundenen Mangel, reitet ihn immer tiefer in sein Unbehagen. Die Glückseligkeit kommt zu jenen, die ihrer nicht bedürfen. Die Lust ist eine Schmeichlerin, keine Königin. Schmeichlerinnen sind Begleiterscheinungen von Erfolg irgendeiner Art. Ein Unterfangen, das von Schmeichlern geführt wird, ist zum Scheitern verurteilt, denn sie sind zur Führerschaft ungeeignet. Sobald sich das Scheitern eingestellt hat, verschwinden die Schmeichler. Je mehr Völlerei betrieben wird, desto weniger Genuss bringt das Festbankett. Hinter jedem Pragmatismus steht ein nicht letzt begründbares Ideal oder eine Präferenz, die den Kurs angibt. Nutzen kann es lediglich in einer bestimmten Hinsicht geben. Wer von konkretem Nutzen spricht, der setzt implizit oder explizit irgendein Ideal oder Ziel voraus. Effizienz ist demnach ebenfalls relativ zum angestrebten Ideal oder Ziel. Die Ratio ist ein Instrument. Sie ist, ob gewollt oder nicht, weder ein Selbstzweck noch eine Erschafferin von Werten. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist bereits ein philosophischer Fauxpas. Die Wissenschaft fragt nicht, für welchen Zweck, sondern aus welcher Ursache heraus. Weshalb haben Menschen Hände? Der Wissenschaftler sagt, aufgrund der Faktoren XYZ bilden sich bei menschlichen Populationen Hände heraus. Der Pseudowissenschaftler sagt, um zu greifen. Der Priester sagt, um dem Idealziel X Folge zu leisten. Sämtliche Formen der zielgerichteten sozialen Interaktion sind, auf irgendeine Weise, instrumentalisierend. Der Befreier instrumentalisiert den Sklaven um seiner eigenen Selbstverwirklichung, Präferenz und/oder Genugtuung willen. Der Tyrann tut dasselbe. Der Unterschied zwischen Befreier und Tyrann liegt lediglich in der inhaltlichen Manifestation jener Instrumentalisierung. Manche Formen der Instrumentalisierung werden vom Instrumentalisierten befürwortet, andere nicht. Am Instrumentalisierungscharakter der sozial orientierten Handlung ändert sich durch die Befürwortung oder Nichtbefürwortung des Instrumentalisierten nichts. Was wäre gewesen, wenn X? Fragen können nur spekulativ beantwortet werden. Prognosen, die weder verifiziert noch falsifiziert werden können, bieten bisweilen keinen Mehrwert. Jede demografische Statistik führt sich in der Alltagspraxis ad individuum. Je mehr Variablen in Betracht gezogen werden, desto spezifischer werden die Rahmenbedingungen. Werden genug Variablen in Betracht gezogen, betreffen die statistischen Rahmenbedingungen nur noch jenes Individuum selbst. Das Besondere und Außergewöhnliche ist Teil des statistisch zu Erwartenden. Worin unterscheidet sich in der Wahrnehmung ein Subjekt von einem Objekt? Im Ausmaß der psychischen Projizierung durch den Betrachter. Fatalismus. Tue X nicht, es wird ohnehin nichts bringen. Oder versuch nicht, X nicht zu tun, es wird ohnehin nichts bringen, es versuchen, es nicht zu tun. Oder ad infinitum. Der Fatalismus hat keine praktischen Implikationen. Die Kategorisierung, was irgendeine Auswirkung habe und was keine Auswirkung habe, betrifft im konsequenten Fatalismus sämtliche Handlungen, Intentionen, Sachverhalte gleichermaßen. Also A, B, C sowie nicht A, nicht B und nicht C gleichermaßen. Die Tatsache, dass etwas nicht geschieht, bisher nicht geschehen ist oder irgendeine Person in ihrem unmittelbaren Zustand zu irgendetwas nicht in der Lage zu sein scheint, bedeutet nicht, dass jene Sache unmöglich ist. Die Drehung des Körpers verändert den sinnlichen Winkel, das Bewegen eines Steins, den Stein und so weiter. Dies zeigt sich phänomenal. Wer davon ausgeht, dass ein Phänomen auf irgendeine Weise beeinflusst werden kann, der muss lediglich in einem Fall korrekt liegen, damit seine Aussage zutrifft. Wer davon ausgeht, dass ein Phänomen auf gar keine Weise beeinflusst werden kann, der muss in jedem möglichen Fall korrekt liegen, damit seine Aussage zutrifft. Die epistemisch bescheidenere Annahme ist stets, von der Beeinflussbarkeit eines Phänomens auszugehen. Das angeblich Göttliche befürwortet oder duldet die weltlichen Gesetzmäßigkeiten. Damit sind die weltlichen Gesetzmäßigkeiten göttlich geboten oder göttlich geduldet. Die Theodizee des Geschundenen. Wie kann das Göttliche für einen Schänder verantwortlich sein? Die Theodizee des Gerechten. Wie kann das Göttliche für Aufsässige verantwortlich sein, welche ihre gerechte Strafe als Schändung missverstehen? Die Theodizee des Gutmütigen. Wie kann das Göttliche für das Böse in der Welt verantwortlich sein? Die Theodizee des Bösartigen. Wie kann das Göttliche für das Gute in der Welt verantwortlich sein? Die Theodizee des Hammerschwingers. Weshalb duldet das Göttliche es, dass alle Steine, die mir in den Weg gelegt werden, so einfach zu zermalmen sind? Die Theodizee des Ruhmstrebenden. Weshalb duldet das Göttliche es, dass mir keine Heerscharen von Unsterblichen entgegengesendet werden, damit ich im glorreichsten Kampf meine Vollendung finde? Das Problem der Theodizee ist ein Problem der Anmaßung derjenigen, die sie stellen. Dämmerung. Hinter einem selbst könnte in einem Moment alles zusammenbrechen und im nächsten Moment neu erschaffen werden. Man würde es nicht bemerken. Veränderung, Zerstörung, Neuerschaffung, Geburt und Tod sind einen Augenschlag entfernt. Häuser werden zertrümmert, Ressourcen werden verschwendet, Leben wird ausgelöscht, Ordnungen werden vernichtet, Verfassungen werden geändert und Weltanschauungen zerbrechen. Man ist ewig allein, ewig auf die eigene Kognition verwiesen. Was auch immer man sieht, hört und ertastet. Man sieht, hört und ertastet letztlich sich selbst. Nur wer psychisch stabil ist, wer sich selbst aufrecht erhalten kann, erträgt den Skeptizismus. Die Dogmatiker brauchen Krücken, um ihre mangelnde Stabilität oberflächlich zu kompensieren. Die Stromschnelle fürchten jene, deren Beine gebrechlich sind. Wenn der dünne Ast der Überzeugung bricht, soll man sich fallen lassen, anstatt sich an den Nächsten zu klammern. Nur wer auf den harten Boden fällt, kann das Gehen erlernen. Es ist besser, offen mit leeren Händen nach Hause zu kommen, als den Dreck an den Händen als Goldstaub auszugeben. Nacht. Der große Ozean ist dunkel und stürmisch. Entweder man akzeptiert dies oder man blendet sich, indem man sich eine statische Skizze vor das Gesicht hält und stets darauf bedacht ist, nicht zu lange von jener Skizze wegzuschauen. Der große Ozean zerstört diejenigen Güter, die einem am liebsten und wichtigsten waren. Der große Ozean spült wiederum Güter heran, die einem lieb und wichtig sein werden. Wer sich allzu stark an das Frachtgut klammert, das ihm der große Ozean nach Belieben vor die Füße wirft und erneut entreißt, den wird er zertrümmern. Ein schlechtes Schiff wird von starken Wellen zertrümmert werden. Spätestens wenn es soweit ist, sollte man es verlassen. Der Ozean zerstört und erschafft. Nur wo Hürden sind, kann Wachstum stattfinden. Zweiter Tag. Morgengrauen. Möge alles eine Täuschung, eine Illusion, ein Kolosseum, ein Schlachtfeld, ein Schachbrett oder ein Marionettentheater sein. Im ungewissen Strom bleibt nur das unmittelbar Gegebene, das Phänomen. Dieses ist anscheinend der einzig sinnvolle Bezugspunkt. Nicht die Phänomene, das Gegebene, das Vorliegende ist auf Theorien reduzierbar, sondern umgekehrt. Wer die Phänomene, das Gegebene, das Vorliegende kategorisch und uneingeschränkt in irgendwelche theoretischen Konstrukte oder weltanschaulichen Annahmen zwängen will, der wird jene theoretischen Konstrukte oder weltanschaulichen Annahmen früher oder später zertrümmert sehen. Mittag. Eine Aussage oder Theorie ist sinnvoll, wenn sie phänomenal adäquat ist. Wissenschaft betrachtet, Weltanschauung bewertet. Gute Wissenschaft will gekonnt sein. Gute Weltanschauung ebenfalls. Abend. Wer sein Streben, sein Leben an der Position irgendeiner Alge im Ozean festmacht, dessen Psyche wird früher oder später zerrissen werden. Sinnvoll sind jene Maximen und Ideale, die nicht den großen Ozean, sondern das Schiff adressieren, denn nur darauf hat man tatsächlich Einfluss. Die Freien haben ein Selbstgesetz. Es stammt von ihnen, adressiert sie selbst und liegt ausschließlich in ihrem Einflussbereich. Das Selbstgesetz tangiert in erster Linie den eigenen Charakter. Mögen Feuer brennen, Wellen zermalmen und Winde zerstreuen. In jedem Augenblick lässt sich das eigene Streben und Handeln an den eigenen charakterlichen Idealen ausrichten. In jedem Augenblick lässt sich konstruktiv an der eigenen charakterlich-psychischen Verfassung arbeiten. Das Selbstgesetz ist der Leuchtturm im großen Ozean. Das Selbstgesetz gibt den Kurs an. Jede Welle und jedes Frachtgut kann, nach etwas Übung, dabei behilflich sein, dem Selbstgesetz nachzugehen. Verzweiflung entspringt aus Hilflosigkeit, Hilflosigkeit aus Orientierungslosigkeit. Orientierungslosigkeit ist das Unwissen, nach welchem Maßstab man handeln und in welche Richtung man gehen soll. Wer dem Leuchtturm folgt, wird nicht verzweifeln. Möge er auch tief trauern. Nur der geübte Seefahrer kann dem Leuchtturm auch in der stürmischsten See folgen. Wer charakterlich ist, wer er sein will, dem kann kein Schatz von Übersee, kein Zuspruch von Fremden und keine ferne Galaxie mehr geben, als er schon hat. Dritter Tag. Morgengrauen. Das Einzige, wonach man zuverlässig in jeder Lebenslage streben kann, ist die Entwicklung der eigenen Tugenden. Wessen Gesetz in ihm selbst liegt, der ist gegen die Stürme gefeit. Wem ein Gesetz von außen aufgezwungen wird, der ist wie eine Feder im Wind. Freiheit und Furchtlosigkeit sind eins. Furchtlosigkeit ist Todesbereitschaft, die Klarheit und Festigkeit, dem Tod und der Zerstörung ins Antlitz zu blicken. Bis in die tiefsten Winkel der freien Seele, sei es am klaren Tag oder im stürmischsten Traum, es finden sich weder Hilflosigkeit noch Verzweiflung. Autonomie zeigt sich nicht im seichten Bach, sondern im stürmischen Ozean. Freiheit, über sich selbst verfügen, heißt, die Spannung zwischen Ideal und Gemüt überwunden zu haben. Die Freien suchen keine Ausreden, sondern Erklärungen. Am Schreibtisch wie im Gefecht, des freien Gedanken sind klar. Gelächter und Gelassenheit brechen Zwangsherrschaften. Ehrlichkeit mit sich selbst will geübt sein. Nicht die Bäume mit langen Ästen und hohen Kronen, sondern diejenigen mit starken Wurzeln überstehen Stürme. Je schwerer die Ketten sind, die gesprengt wurden, desto stärker werden die Arme. Nicht selten waren die Freien von heute die gepeinigsten von vorgestern. Selbstbefreiung muss man nötig haben, um sie zu vollziehen. Nur bei wem die Qualen unerträglich und unentrinnbar sind, ist imstande dazu, sich konsequent von seinen Lastern zu befreien. Wer sich an Komplimenten freut, den affektieren auch Beleidigungen. Wen Beleidigungen affektieren, der freut sich auch an Komplimenten. Frei ist nicht, wer Tod und Vergänglichkeit aus seinem Gemüt verbannt, sondern wer sie akzeptiert. Vormittag. Der Sklavenhalter belohnt sklavisches Verhalten. Der Wohlwollende straft es. Wohlwollende werden geführt von Liebe. Erwidert wird ihnen oftmals Hass. Was zeichnet aufrichtiges Wohlwollen aus? Dass man das Gegenüber mehr liebt als die Zuneigung, die es einem entgegenbringt. Der Wohlwollende führt zum Guten, der Schmeichler zum kurzfristig Befriedigenden. Der Wohlwollende weckt Erkenntnisse, damit der Sklave seine ineinander verschlungenen Ketten versteht. Er weckt Emotionen, damit dieser sich aus jenen Ketten befreit. Die Münder der Unfreien werden nicht von ihrem Verstand geführt, sondern von ihrer Komfortsucht beherrscht. Wer aufrichtig helfen will, erzieht zur Selbsthilfe. Nur die Hand jener, die sie ausstrecken, sollte man greifen. Mittag. Erst der Sklave macht den Störenfried zum Tyrannen und gibt ihm seine Macht. Nicht der Tyrann macht den Sklaven, sondern der Sklave den Tyrannen. Zarte Fragen werden zu beklemmenden Geboten erhoben, nüchterne Anmerkungen zu feindseligen Angriffen. Die Seele der Unfreien ist chaotisch. Die verschiedenen Ängste und Laster streiten sich kontinuierlich untereinander. Tag für Tag bohren sich die Ketten des Sklaven tiefer in sein Fleisch. Er merkt es erst, wenn seine Wunden eitern. Was tun die Sklaven mit eiternden Wunden? Sie werfen ein schmutziges Stück Stoff darüber, damit sie sich kurzfristig nicht mehr damit auseinandersetzen müssen. Was tun die Sklaven, wenn die eiternden Wunden schmerzen? Sie legen sich neue Ketten an, eignen sich neue Laster an, die vorübergehend ablenken. Jeder Mensch hat Ideale. Der Unterschied zwischen Selbstbestimmung und Unfreiheit liegt darin, ob diese Ideale praktisch umgesetzt werden. Die größte Lüge der Sklaven in Anbetracht ihres destruktiven Suchtverhaltens lautet: Es ist mein freier Wille. Es macht mich glücklich. Der Sklave sucht permanent durch Ausreden die Verantwortung von sich zu weisen. Sie relativieren, um ihre Laster kleinzureden. Um sich zu erheben, suchen die Sklaven andere niederzudrücken. Bei den vielen verschwimmen die Grenzen zwischen Überzeugung, Glaube und Wunsch. Zumeist widersprechen sie nicht aus Einsicht, sondern aus Unbehagen. Die Grenzen des Kosmos legt der Sklave vor seine eigenen Füße. Ein Laster zieht das nächste mit sich. Unfrei kann man in einer Hütte oder einem Palast sein, in Lumpen wie in Seide, mit einem Hut oder einer Krone. Das entscheidende Problem ist meistens nicht die Landschaft, sondern wie man seine Schaufel verwendet. Eine ebene Straße ist unnütz, solange das Rad krumm ist. Unfreie bedürfen verschiedener Dinge, weil sie glauben, sie würden diese Dinge brauchen. Man wird niemals zu irgendetwas gezwungen. Das ist unmöglich. In jedem Szenario ist man selbst die handelnde Person. Hinsichtlich der letztendlichen Verantwortung sind die einzig relevanten Fragen: Wessen Hand ist es, welche die Gabel oder Flasche zum Mund führt? Wessen Zunge ist es, die leeres Gebrabbel um sich wirft? Wessen Hand ist es, welche die Handlung ausführt? Wessen kognitives Innenleben ist es, das sich bestimmten Tendenzen hingibt? Wer einen Berg erklimmen will, der muss sich im Vorfeld darauf vorbereiten, nicht währenddessen. Selbstmitleid ist Gift. Selbstmitleid tritt häufig unter der falschen Flagge der Selbstkritik auf. Die Prioritäten der Unfreien sind verkehrt. Ihren Lastern wollen sie uneingeschränkt dienen, ihren Bedürfnissen kaum. Wenn das Laster ruft, springen sie auf. Wenn das Bedürfnis klopft, verriegeln sie die Tür. Die Sklaven verachten die Freien, da sie sich vor ihnen schämen. Niemand ist gänzlich verloren. Es ist besser, schmerzhafte Stahlketten zu ertragen, als seidene Fesseln. Die einen nötigen zur Selbstbefreiung, die anderen winden sich unbemerkt um einen herum, bis man sich kaum noch bewegen kann. Nicht die Peitsche versklavt, sondern der Zucker. Im desolaten Zustand schmecken die giftigsten Früchte am besten. Ein Schlag tut je mehr weh, desto schöner man ihn sich vorher geredet hat. Nur oberflächlich glauben die Leute ihre eigenen Lügen. Nicht die Ideale sollten an den gegenwärtigen Zustand angeglichen werden, sondern der gegenwärtige Zustand sollte sich an den Idealen orientieren. Angst und Gefahr sind nicht dasselbe. Wer ängstlich ist, verzweifelt. Wer Gefahr wittert, bereitet sich vor. Bodenlose Fässer lassen sich nicht füllen. Viele Leute argumentieren nicht, sondern werfen mit Wörtern um sich. Das kurzfristig Angenehme ist nicht identisch mit dem nachhaltig Guten. Der Luxus, die vermeintliche Ausnahme oder Notwendigkeit von heute, ist das Laster von morgen. Luxus heißt, nur noch Wein trinken zu wollen, wenn einem das Wasser noch Genugtuung bereitet. Viele Sklaven versuchen, sich gegenseitig mit überflüssigem Spielzeug und destruktiven Angewohnheiten zu beeindrucken. Wer sich willentlich ins tiefste Unglück stürzt, verachtet seine Mitmenschen. Es ist eine weit verbreitete Strategie zur Erhebung des Selbstwertgefühls, andere Menschen in den Sumpf seiner Laster hineinzuziehen und sie dort zu behalten. In jedem Menschen gibt es einen unerschütterlichen Instinkt, der gegen die eigenen Laster trotzt. Abend. Die Eigenverantwortung soll man nicht fliehen, sondern suchen. Wer verantwortlich ist, ist zur Veränderung in der Lage. Wer verantwortlich ist, besitzt Einfluss. Wer sich nicht formt, wird geschliffen. Es bedarf nicht viel Zeit, die eigenen Laster anzugehen, solange dies gezielt geschieht. Die drei Eckpfeiler der Selbstverwirklichung: Habitualisierung, Habitualisierung, Habitualisierung. Je schwerer das Joch ist, desto hartnäckiger sind die Schrauben, die entfernt werden müssen. Beim strategischen Herangehen gilt, nüchtern und klar betrachten, anstatt emotional verzerren. Denken statt grübeln. Ausreden und Rechtfertigungen, so überzeugend sie auch konstruiert sein mögen, sind nicht mehr als Defensivmechanismen bedrohter Laster. Eine Ausrede oder Rechtfertigung, wertend, ist nicht dasselbe wie eine Erklärung, sachlich beschreibend. Man kann nicht erwarten, eine Dekade lasterhafter Gewohnheiten binnen einer Woche tugendhaften Verhaltens zu tilgen. Wo Wachstum stattfinden soll, muss Selbstmitleid zum Erliegen kommen. Was repariert werden soll, muss zunächst an die Oberfläche, in Griffweite geholt werden. Ein gestauter Damm muss nach und nach entladen werden, bevor er auf destruktive Weise zerbricht. Wer Ängste überwinden will, der muss die Fratze so lange betrachten, bis sie ihren Schrecken verliert. Man frage sich so lange, bis man auf die ehrlichste Antwort stößt. Ein klarer Verstand hat gelernt, weder zu idealisieren noch zu dämonisieren. Ein produktiver Tag will geplant sein, ein erholsamer ebenfalls. Eine häufig getätigte Handlung wird zur Gewohnheit, eine langfristige Gewohnheit zum Charakterzug. Wer sich etwas angewöhnen will, muss es zunächst in Einzelfällen bewusst und gezielt praktizieren. Das gilt nicht nur für die Übernahme von Eigenverantwortung oder das Vermeiden von Ausreden, sondern bisweilen sogar für das konstruktive Genießen. 3 Stufen der habituellen Selbstbestimmung. 1. Motivation. Das Hindrängen zu einer erstrebten Handlung steht im Konflikt zu schlechten Angewohnheiten und regressiven Charakterzügen. Es braucht einen distinkten Antrieb oder Anstoß, damit eine produktive oder konstruktive Handlung vollzogen wird. 2. Disziplin. Das konsequente Verfolgen und Ausführen der erstrebten Handlung trotz eines bestehenden inneren Konfliktes. Disziplin ist Selbstherrschaft. Das Ausmaß des Konfliktes kann sehr groß oder sehr gering sein. Der Disziplinierte für die Handlung ungeachtet des Konfliktausmaßes aus. 3. Selbstverfügbarkeit. Das konfliktlose Ausführen der erstrebten Handlung und der erstrebten Lebensführung. Es liegt kein innerer Konflikt vor. Das ideell Angestrebte ist, aufgrund einer charakterlichen Verfestigung, zum Lustvollen und/oder Genugtuenden geworden. Selbstgesetz, Ideal und Gemüt stehen, mindestens in jener Hinsicht, in Einklang. Probleme sollten angegangen werden, sobald sie auftreten. Was man sich vornimmt, schließe man ab. Andernfalls nehme man es sich nicht vor. Es liegt kein Ruhm darin, Dinge fortzuführen, die verderblich sind, nur weil man sie begonnen hat. Das Optimale ist nicht immer das Angemessene. Manchmal ist es sinnvoll, die große Kette mit Hilfe von kleineren zu zerschlagen. Allerdings nur dann, wenn man sich dadurch nicht verheddert. Was als Ursache erscheint, ist häufig nur ein Symptom und umgekehrt. Man wird nicht gemacht, sondern erlaubt sich selbst, etwas zu werden. Jeder Geist ist zu einem Veto fähig. Die Seele ist wie ein Uhrwerk. Alle Zahnräder sind auf irgendeine Weise miteinander verknüpft. Rache kann ein notwendiges Übel sein, sich die eigene Ermächtigung nicht nur vorzugaukeln, sondern sie konkret zu verwirklichen. Gerechtigkeit und Rache sind oftmals nur schwer, manchmal gar nicht, zu unterscheiden. Verantwortung ist unbeschränkt. Hätte auch nur einer von vielen Beteiligten anders gehandelt, wäre die Situation nicht auf dieselbe Weise verlaufen. Verantwortung ist ein sachlicher Befund. Schuld ist rechtfertigend. Schuldzuweisungen, Ausreden und Selbstmitleid bedingen sich häufig gegenseitig. Die größte Ermächtigung, dein gesamtes Scheitern, liegt an dir. Nacht. Was ist schon Kritik, wenn man selbst am kritischsten ist? Auch die schärfste Klinge kann weder Feuer noch Wasser zerschneiden. Ob Lumpen oder Gewand, es macht keinen Unterschied. Vierter Tag. Morgengrauen. Der Abschluss und das Ende gehören ebenso zu einer Geschichte wie Exposition und Auftakt. Die Länge einer Geschichte sagt wenig über ihre Qualität aus. Das Leben ist unter anderem eine Autobiografie. Beute, die in Panik flieht, wird umso leichter gerissen. Ein Ziel, mit einem Lächeln zu sterben. Das Sterben ist ein Teil des Lebens. Vormittag. Meistens zerfällt nicht der Charakter, sondern die Fassade. Der Tod holt alle gleichermaßen. Freie, Sklaven, Könige, Bettler, Gelehrte, Bauern, Säuglinge, Ausgewachsene, Greise. In Anbetracht des Todes bleibt nur eine Möglichkeit, ihn zu akzeptieren. Das Leben ist lebenswert, wenn man es als derart erachtet. Das Leben ist nicht lebenswert, wenn man es als derart erachtet. Mittag. Wer vor dem Tod zerbricht, zerbricht auch vor dem König. Wer vor dem König zerbricht, der tut es unter entsprechenden Bedingungen auch vor jedem anderen. Nur wer im Extremfall tugendhaft wäre, kann langfristig im Alltag tugendhaft sein. Friedlich sind nicht jene, die nicht an ihren Tod denken wollen, sondern jene, die unbekümmert daran denken können. Abend. Ein Leben ohne charakterliche Ideale ist oftmals nicht lebenswert. Jeder Mensch hat einen Leuchtturm. Das gute Leben orientiert sich daran. Eine Lebensaufgabe, die der Mühe wert ist, ist auch des Sterbens wert. Eine Lebensaufgabe, die nicht des Sterbens wert ist, ist auch nicht der Mühe wert. Fünfter Tag. Morgengrauen. Die Guten sind uneingeschränkt gut. Die Guten sind unter allen Umständen gut. Jemand, dessen potenzielles Gutsein durch alle möglichen Umstände bedingt ist, ist nicht gut, sondern schwach. Wer nur dann gut ist, wenn es ihm erlaubt wird, ist nicht gut. Vorurteile sind allgegenwärtige Mittel, um mit der einen umgebenden Welt umzugehen. Vorurteile sind oftmals bewusste oder intuitive Wahrscheinlichkeitsannahmen. In der Welt herrscht Gradualität und Multikausalität. Wer mit einem Fuß in schwarze Farbe tritt, ist deshalb noch nicht schwarz. Wer mit einem Fuß in weiße Farbe tritt, ist deshalb noch nicht weiß. Binäres Denken ist oftmals ein Vehikel für Ausreden und Rechtfertigungen. Mittag. Reue ist sinnlos. Die Reue liegt im Präsens. Der Gegenstand der Reue ruht nicht tangiert in der Vergangenheit. Reue macht nichts ungeschehen und schlimmstenfalls verhindert sie Lernprozesse, macht vergessen. Fokussiert sich auf die Gefühle der Gegenwart, anstatt auf die Sachverhalte der Vergangenheit. Ein reueloses Leben ist nicht dasselbe wie ein Leben ohne Missgeschicke, falsche Erwartungen und Fehlprognosen. Vergebung ist sinnlos. Was geschehen ist, ist geschehen. Vergebung macht vergessen für dasjenige, was tatsächlich geschehen ist. Wer vergibt, bringt dem Missetäter bei, dass er für sein Vergehen nicht konsequent und nachhaltig belangt wird. Vergebung bestärkt schlechtes Benehmen. Nachtragen ist sinnlos. Es verzerrt die eigene Wahrnehmung. Ein konstruktiver Umgang mit Missetaten. Akzeptieren, reflektieren, Erkenntnisse extrahieren, Maßnahmen ergreifen, um solche Handlungen zu unterbinden oder sich und andere ihnen nicht erneut auszusetzen. Hoffnung verzerrt die eigene Wahrnehmung. Wer sich auf das Bestmögliche fokussiert, der wird unvorbereitet in schwarze Abgründe rennen. Wer zu sehr hofft, gewöhnt sich an, im Kosmos angenehme Erwartungen zu denken. Irgendwann wird die Hoffnung vom Luxus zur Notwendigkeit werden, um nicht seelisch zusammenzubrechen. Hoffnung und Verzweiflung sind sich sehr nah. Man handle nicht aus Hoffnung, sondern aus Prinzip. Man sage nicht die Wahrheit, weil man sich dadurch Vorteile erhofft, sondern man sage die Wahrheit, weil es richtig ist. Optimismus und Pessimismus sind Zwillinge. Wer optimistisch ist, ist unvorbereitet auf den Umgang mit Unannehmlichkeiten. Wer pessimistisch ist, ist unvorbereitet darauf, günstige Situationen zu nutzen. Nachmittag. Wahrer Ruhm misst sich in Taten, Ehre in Tugendhaftigkeit, nicht in sozialen Nichtigkeiten. Eine bewusste Entscheidung kann immer mindestens ein paar tiefe Atemzüge warten. Entscheidung. Nicht nur die Frage, was wünschenswerter ist, sondern vor allem, was entbehrlicher ist. Wer einen Schritt weicht, der wird zumeist auch 100 Schritte weichen. Wer keine 100 Schritte weichen will, der darf zumeist nicht einen einzigen Schritt weichen. Irgendwo muss man stehen. Man stehe nicht dort, wo es einem befohlen wird, sondern dort, wo es am besten ist. Eine aufgeschobene Unannehmlichkeit wird im Laufe der Zeit zu einer unvermeidbaren Katastrophe. Anstrengungen gewinnen Geplänkel, Gewohnheiten gewinnen Kriege. Nicht Feinde soll man haben, sondern Gegner. Hass stumpft die Klinge des Verstandes ab. Alter ist nicht dasselbe wie Erfahrung, Erfahrung nicht dasselbe wie Reflexion und Reflexion nicht dasselbe wie Erkenntnis. Wandern ist nicht streunen, streunen ist nicht wandern. Je weiter der Horizont, desto mehr Schiffe und Inseln sind wahrnehmbar. Wenn der Horizont gering ist, sollte man sich zumindest um eine scharfe Sicht bemühen. Ohne Wurzeln stirbt der Baum, ohne eine Krone verkümmert er. Ein unkritischer Geist erliegt jedem Eindringling. Verbrennungen sind die besten Lehrer. Wenn es darauf ankommt, rettet Pedanterie Leben. Es gibt stets einen besseren und einen schlechteren Weg. Willst du denken, fühle nicht. Willst du fühlen, denke nicht. Verstand und Gefühl schreiten auf demselben Berg, jedoch an verschiedenen Himmelsrichtungen. Am Gipfel reichen sie sich die Hand. Wenn der Jungvogel aus dem Nest gestoßen wird, ist er notgedrungen damit beschäftigt, zu fliegen. Jammern ist ein Luxus. Wer jammert, dessen Not ist gering. Wer tatsächlich leidet, jammert nicht. Die Verschonten sind ebenso hilflos wie die Geschundenen. Wohlmeinende Absichten sind ebenso nutzlos wie schlechtmeinende Absichten, wenn sie dieselben Konsequenzen mit sich bringen. Ein Tyrann, der keiner sein wollte, ist letztendlich nicht besser als ein Tyrann, der einer sein wollte. Man siegt zumeist nicht im Gefecht, sondern in der Vorbereitung. Wer voranschreiten will, muss manchmal umkehren. Abend. Man spreche konsequent und handle konsequent. Versprechen sind einzuhalten. Einen Eid aufzulösen ist nicht dasselbe wie ihn zu brechen. Nacht. Ein beliebiger Strauch ist schöner als sämtliche Menschenbauten. Was ist ein Blick in das Zelt im Vergleich zu einem Blick in die Sterne? Was ist ein Blick in die Sterne im Vergleich zu einem Blick in das Zelt? Das Spiel ist der Tränen wert. Das Spiel ist des Lachens wert. Nur wer unvoreingenommen und standhaft ist, erkennt die Schönheit der Welt. Alle anderen müssen sie sich schönreden. Gewalt, rhetorisch, psychisch, physisch, argumentativ. Sechster Tag, Morgengrauen. Gewalt, rhetorisch, psychisch, physisch, argumentativ. Wer unnötige Gewalt vermeiden will, muss das Kämpfen lernen. Freundlichkeit, Neutralität oder Gegnerschaft. Das Raubtier droht nicht, sondern macht sich klein. Der Kugelfisch bläst sich auf. Nüchterne Konditionale sind nicht dasselbe wie Drohungen. Im Konflikt siegt nicht der Konsequentere und Effizientere, sondern derjenige, von dem geglaubt wird, er sei konsequenter und effizienter. Nur unter Stabilen herrscht Frieden, nicht unter Wankelmütigen. Wer es dem Wolf als Schaf vergelten will, wird gefressen. An Sieg und Niederlage sind beide Seiten beteiligt. Siege und Niederlagen wollen sich zunutze gemacht werden. Wer verblutet, hat noch Zeit. Schafe überzeugt man am besten im Schafskostüm, Löwen im Löwenkostüm, Elefanten im Elefantenkostüm und Bären im Bärenkostüm. Rhetorik ist der Hammer, Logik die Klinge. Wer Wände zerschmettern will, braucht einen Hammer. Wer Operationen durchführen will, benötigt die Klinge. Wenn man hellhörig ist, soll der Gegner glauben, man sei taub. Ist man taub, soll er denken, man sei hellhörig. Jeder Gegenspieler ist zugleich ein Mitspieler. Vormittag. Die Kultur beendet nicht die Naturbedürfnisse, sondern lenkt sie in bestimmte Bahnen. Sämtliche Menschen bewundern irgendeine Form der Macht. Der Einfluss einer Form der Machtwährung hört dort auf, wo der Einfluss einer anderen Form der Machtwährung beginnt. Verschiedene Währungen konkurrieren und harmonieren potenziell miteinander. Wer eine Form der Machtwährung schwächen will, der muss zumeist einer anderen Form der Machtwährung zu größerem Einfluss verhelfen. Was sind schon Gesetze und Institutionen in Anbetracht der tatsächlichen Realitäten? Was auf einem Stück Papier niedergeschrieben wurde, ist exakt so einflussreich und zuverlässig wie diejenigen Personen, die mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt wurden. Diejenige Machtwährung steht im höchsten Kurs, die von den Spielteilnehmern am meisten anerkannt wird. Mit Ausnahme der physischen Währung, sie bedarf keiner Anerkennung. Ideologie treibt die Welt. Wer den Tyrannen tötet, ohne die Tyrannei abzuschaffen, hat wenig erreicht. Kollektive beginnen und enden bei Einzelpersonen. Fairness führt sich selbst ad absurdum. Entweder jede Konstellation ist fair oder gar keine. Jede Situation bietet einigen Menschen Vorteile, anderen Menschen Nachteile. Universelle Reglementierungen für unterschiedliche Gruppen können niemals gerecht sein. Kälber werden durch Rinder geschützt, nicht durch Wunschvorstellungen und auch nicht durch Gesetze oder Institutionen. Mittag. Sich vor anderen beweisen wollen jene, deren Wert in Frage steht. Der unangefochtene Rudelführer ist kein Tyrann. Missgünstig und tyrannisch sind jene, die den Aufstieg anderer fürchten. Für den Bären ist der Hund kein Konkurrent. Der Kojote wird vom Aasvogel geliebt, vom Kaninchen gehasst und vom Bären als irrelevant erachtet. Die Kriegserklärung des Schafs bringt den Löwen nicht um seinen Schlaf. Ein Regenwurm mit 10.000 Verehrern ist immer noch ein Regenwurm. Nur wenn der Fuchs ausgeliefert ist, spricht er von Gleichheit und Gnade. Was charismatisch ist, bestimmen die anderen. Im Denken des Schafs ist das Durchschnittliche identisch mit dem Guten. Wo Konflikte aufleben, sind die Verhältnisse unklar. Wo Notlügen geduldet werden, wird sich bereits wegen Nichtigkeiten ins Gesicht gelogen. Der Unterlegene ist je anmaßender, desto weniger Gefahr droht. Gerede macht kein Sein. Wenn der Brunnen voller Wespen ist, behaupten die Leute, sie hätten keinen Durst. Nicht jeder, der den Takt spürt, tanzt danach. In der sozialen Sphäre finden stets Abtasten und Austesten der Grenzen statt. Ist ein Mensch mit intensiver Ausstrahlung ruhig, sind die Leute ruhig, auch bei Gefahr. Ist derselbe Mensch hektisch, werden die Leute hektisch, wie auch immer die Situation ist. Wird der Komplexbehaftete angefeindet, glaubt er stets, es geschehe aufgrund dessen, wofür er sich schämt, sei es die Herkunft, das Aussehen oder die Statur. Für die Jäger ist der Tausendsasser ein Gelehrter, für die Gelehrten ein Jäger. Im Flug der Fliege wittert die Milbe Arroganz. Wer an eine Autorität appelliert, erkennt sie zugleich an. Nachmittag. Die ersten Maximen der psychischen Interpretation: niemals Kategorien unbeschränkt setzen. Niemals lediglich eine einzige Kategorie ansetzen. Sich Kategorien lediglich dann bedienen, wenn sie hilfreich sind. Oft gilt: der Geübte sollte seiner Intuition vertrauen, der Ungeübte sollte ihr misstrauen. Der Rand verweist auf das Zentrum. Der Uhrzeiger gibt Aufschluss über die Zahnräder. Hinter jeder Handlung verbirgt sich irgendeine psychische Dynamik. Es gibt kein Aus Versehen und es gibt keine unerklärliche Eskapade. Der gesamte Charakter in all seinen Facetten kulminiert sich in jeder Handlung. Geradewegs der tiefste, grundlegendste Kern des Charakters entzieht sich keiner Handlung. Die Deutung endet dort, wo die Bewertung beginnt. Wer Kinder versteht, begreift Erwachsene. Wer nachvollziehen will, darf nicht allzu stark projizieren. Abend. Eine angedrohte Handlung will nicht ausgeführt werden. Drohende fordere man dazu auf, ihre Drohung zu verwirklichen. Je zahmer die Herde, desto mächtiger der Hirte. Nur die Schwachen fühlen sich von den Starken eingeschüchtert. Wer besitzergreifend ist, sorgt sich um Verlust. Gutmütigkeit und Tyrannei zeigen sich im Umgang mit Unterlegenen. Man darf Machtlosigkeit nicht mit Gutmütigkeit verwechseln. Die meisten Tyrannen bleiben ihr Leben lang verborgen. Die Schwachen sind nicht aus Wohlwollen höflich, sondern aus Not. Manchmal sollte man nicht bei den Größten, sondern bei den kleinen Worten am genauesten hinhören. Nacht. Die besten Wege sind keine Straßen, sondern Pfade. Wahrhaftige Antworten begünstigt man am ehesten, indem man die Gefragten glauben lässt, man würde keine spezifische Antwort bevorzugen. Wer aufrichtig liebt, agiert klar und konsequent. Manchmal ist es besser, mitzudenken, als mitzufühlen. Langfristige Wahrhaftigkeit ist einfach und unkompliziert. Sie schafft klare Verhältnisse. Diese lösen wiederum unterschwellige Konflikte. Wahrhaftigkeit will geübt sein. Wer nicht ehrlich ist, wird sich weder durch Versprechen noch durch das Vertrauen anderer dazu bringen lassen. Man sei freundlich, nicht höflich. Nicht Meinungen füge man sich, sondern Argumenten. Jede Reaktion formt das Gegenüber in irgendeiner Weise, entweder zum Besseren oder zum Schlechteren. Nicht Strafen ist effektiv, sondern das Entziehen von Unterstützung und Zuspruch. Ungezogene zetern so lange, bis sie die unbeeindruckte Konsequenz des Pädagogen erkennen. So lange, wie sie sich erhoffen, ihre Willkür durchzusetzen. In der Pädagogik gilt Gelassenheit, Strenge, Nachvollziehbarkeit. Das Bessere begünstigt man, indem man bei Sachlichkeit zuhört und sich bei unverhältnismäßigem Zetern abwendet. Die Eigeninitiative der meisten nimmt proportional zum Ausmaß der erfahrenen Hilfestellung ab. Man leiste so wenig Hilfestellung wie möglich. Und wenn man es tut, dann entschieden. Manchmal muss man Menschen, die man liebt, an der Hand wehtun, um sie vom Feuer wegzuziehen. Den Adler messe man an einem Maßstab, den Wolf an einem anderen. Ein armseliger Schäfer ist es, der seine Herde für sein Versagen schuldig macht. Was man in Abwesenheit einer Person sagt, sage man auch in deren Anwesenheit. Niemanden ungehalten verachten, niemanden ungehalten loben. Ob angeblich A oder C zu B führt, ändert nichts an der Tatsache, dass B. Heute dient dir der Mitläufer, morgen fällt er dir in den Rücken. Man soll das Kitz nicht zur Kuh erziehen, sondern zum Reh. Wer versehentliche Missgeschicke straft, der straft das Lernen. Belohnen statt schenken. Gute Eltern freuen sich, wenn sie von ihren Kindern übertrumpft werden. Gute Eltern stellen Wohl über Komfort. Elternschaft ist ein Privileg, das errungen werden will. Lieber der Schlechteste unter Guten, als der Beste unter Schlechten. Die Liebe wird nur von starken Schultern getragen. Man liebt um des Geliebten willen, nicht dafür, was es einem für Dienste erweist. Verlorene lasse man ziehen. Ein guter Erzieher wildert aus. Wenn man den Fall A vermutet, die entsprechende Person fragt und sie sagt K, dann frage man sich, würde sie dasselbe sagen, wenn man, so unwahrscheinlich es auch wäre, den Fall B vermutet? Wenn dem so ist, gibt es keinen Grund, der Wahrhaftigkeit der Aussage K zu vertrauen. Menschen lernt man im Orkan kennen, nicht in der Brise. Siebter Tag. Morgengrauen. Bevor man etwas tut, frage man sich, welchen Zweck soll es erfüllen? Wer nur die nächsten zwei Schritte bedenkt, der wird sich nach vier Schritten verlaufen. Wer nur seine jeweils fünf nächsten Schritte bedenkt, wird sich nicht auf die einzelnen Schritte konzentrieren können, da er stets damit beschäftigt ist, die nächsten fünf zu bedenken. Ein Weitsprung ist nutzlos, wenn man sich dadurch die Knöchel bricht. Ein Sprint ist zumeist nutzlos, wenn die Erholung mehr Zeit in Anspruch nimmt als der mäßige Gang. Mittag. Wer täglich einen Kieselstein verschiebt, wird in einer Lebenszeit Berge bewegen. Ein ruhiger Spaziergang ohne Ablenkung ist anregender als eine Lebenszeit in der Kammer. Eine Stunde der Konzentration ist produktiver als ein Tag voller Herumwuselei. Was ist effizient? Das Schaffen. Das Ausruhen. Jedes Rad erleidet irgendwann Verschleiß, wenn es nicht gewartet wird. Fokussiertes Schaffen und gelöstes Ausruhen. Alles dazwischen dient oftmals weder der einen Sache noch der anderen. Wer weit wandern will, muss zwischenzeitlich anhalten, um die Wegrichtung zu justieren. Abend. Alles steht zur Verfügung. Man muss es sich lediglich nehmen. Ein unmöglich ist in jedem Fall voraussetzungsreicher und damit anmaßender als ein möglich. Ein einziger Fall reicht aus, um das erste als falsch und das zweite als richtig zu erweisen. Nicht an Zeit fehlt es, sondern an Struktur. Es reicht nicht zu wünschen. Man muss tun. Fertigkeiten, die nicht gebraucht werden, verkümmern. Wahrscheinlichkeiten. Wie unwahrscheinlich, dass gerade jenes Spermium das durchsetzungsfähigste war, das zu jenem Tag, bei jener Stunde und zu jenen Bedingungen exakt jene Faktoren zusammengefunden haben, dass das Leben geradewegs exakt derart verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Der Erfolg jedes Unterfangens ist abhängig von der Herangehensweise. Pfade trampeln sich nicht von selbst. Wer aufschiebt, gewöhnt sich Aufschieberei an. Wer in Angriff nimmt, gewöhnt sich in Angriffnahme an. Achter Tag. Morgengrauen bis Abend. Das Leben endet erst mit dem Tod. Nicht alles lässt sich prognostizieren, und nicht alles muss sich prognostizieren lassen. Wer lebt, reißt Mauern ein und baut sie hinter sich wieder auf. Grenzen sind Striche im Sand, die irgendjemand gezeichnet hat. Das erkennt man erst, wenn man davor steht. Exakt wie viele Sandkörner sind ein Haufen? Exakt wie viele Hürden sind unschaffbar? Willkürlich viele. Das Raubtier wirft seine Grenze hinter die Beute, das Beutetier vor die eigenen Füße. Neunter Tag. Morgengrauen bis zum Ende aller Tage. Ein Phänomen ist eben jenes Phänomen. Keine zwei Phänomene gleichen sich. Nach einem Augenblick ist es nicht mehr derselbe Baum. Und doch. Zwei Wahrheiten. Ordnung und Chaos. Ewiger Wandel. Hinter der Willkür verbirgt sich Ordnung. Hinter der Ordnung Zwang. Hinter dem Zwang ein Spiel. Hinter dem Spiel Willkür. Hinter der Willkür. Das Visier ist der Kosmos. Was ist Chaos? Chaos ist ein Wort mit fünf Buchstaben. Was ist Ordnung? Ordnung ist ein Wort mit 7 Buchstaben. Was ist Kosmos? Kosmos ist ein Wort mit 6 Buchstaben. Was wäre, wenn? Dann wäre es nun einmal so. Zumindest der Leuchtturm bliebe.